Erster, dies ist eine Botschaft über Ägypten. Gott kommt auf einer schnellen Wolke nach Ägypten. Die Götzen Ägyptens zittern vor ihm. Die Ägypter bekommen große Angst. Zweiter, ich werde die Ägypter dazu bringen, gegeneinander zu kämpfen. Bruder wird gegen Bruder kämpfen. Freund gegen Freund. Stadt gegen Stadt. Reich gegen Reich. Dritter, die Ägypter werden ihren Verstand verlieren. Ich werde ihre Pläne zerstören. Sie werden ihre Götzen und Geister um Rat fragen. Vierter, ich werde die Ägypter einem strengen Herrscher geben. Ein harter König wird über sie regieren. Das sagt Gott, der Herr der Heere. Fünfter, das Wasser im Nil wird verschwinden. Der Fluss wird ganz trocken sein. Sechster, die Arme des Nils werden schlecht riechen. Die Kanäle Ägyptens werden flach und trocken. Schilf und Pflanzen am Wasser werden welk. Siebter, die Felder am Nil und an seiner Mündung werden vertrocknen. Alle Pflanzen am Nil werden verschwinden. Achter, die Fischer werden traurig sein. Alle, die im Nil angeln, werden verzweifeln. Auch die, die Netze auswerfen, werden trauern. Neunter, die Leute, die Flachs bearbeiten und weiße Stoffe weben, werden ratlos sein. Zehnter, die wichtigen Leute Ägyptens werden zerstört. Alle Arbeiter werden sehr traurig sein. Elfter, die Beamten in Zoan sind dumm. Sie sind die weisesten Berater des Pharao. Ihre Ratschläge sind schlecht. Wie könnt ihr zum Pharao sagen, ich komme von weisen Leuten und alten Königen? Zwölfter, wo sind deine weisen Leute? Sie sollen dir sagen und verstehen, was Gott, der Herr der Heere, mit Ägypten vorhat. Dreizehnter, die Beamten von Zoan sind Narren. Die Beamten von Nof sind betrogen. Sie bringen Ägypten in Schwierigkeiten. Sie sind die wichtigsten Leute des Landes. Vierzehnter, Gott hat sie verwirrt gemacht. Darum machen sie Ägypten in allem unsicher. Ägypten ist unsicher wie ein Betrunkener. Fünfzehntes, Ägypten kann nichts tun. Weder die wichtigen noch die unwichtigen Leute können etwas tun. Sechzehnter, an diesem Tag werden die Ägypter schwach sein. Sie werden große Angst haben vor Gott, dem Herrn der Heere. Er wird seine Macht gegen sie zeigen. Siebzehnter, das Land Juda wird die Ägypter erschrecken. Jedes Mal, wenn man Juda erwähnt, werden sie Angst bekommen. Sie haben Angst vor dem Plan Gottes, des Herrn der Heere, für Ägypten. Achtzehnter, an diesem Tag werden 5 Städte in Ägypten die Sprache Kanaans sprechen. Sie werden Gott, dem Herrn der Heere, Treue schwören. Eine Stadt wird Stadt der Gerechtigkeit heißen. 19. An diesem Tag wird es einen Altar für Gott mitten in Ägypten geben. Auch einen Gedenkstein für Gott an der Grenze. 20. Das wird ein Zeichen und Beweis für Gott, den Herrn der Heere, in Ägypten sein. Wenn sie wegen ihrer Feinde zu Gott rufen, wird er einen Retter schicken. Dieser wird für sie kämpfen und sie retten. 21. Gott wird sich den Ägyptern zeigen. Die Ägypter werden Gott an diesem Tag kennenlernen. Sie werden ihn mit Opfern ehren. Sie werden Gott Versprechen geben und diese halten. 22. Gott wird die Ägypter schlagen und dann heilen. Wenn sie sich Gott zuwenden, wird er auf ihre Bitten hören und sie heilen. 23. An diesem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assyrien geben. Assyrer werden Ägypten besuchen. Ägypter werden Assyrien besuchen. Ägypter und Assyrer werden zusammen Gott verehren. 24. An diesem Tag wird Israel das dritte Land sein, zusammen mit Ägypten und Assyrien. Sie werden ein Segen für die ganze Erde sein. 25. Gott, der Herr der Heere, hat sie gesegnet. Er sagte, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien, das ich gemacht habe. Gesegnet sei Israel, mein besonderes Volk.